Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Der jüngste Sohn des großen Mannes von Netzig hatte sich endlich entschlossen, dem Befehl seines Vaters zu folgen und Diederich aufzusuchen. Diederich nahm ihn mit hinauf. Er fand so schnell keinen Vorwand, um ihn zu entfernen, und drinnen saß Agnes. Im Flur sprach er laut, damit sie es höre und sich verstecke. Mit Bangen öffnete er. Im Zimmer war niemand, auch ihr Hut lag nicht auf dem Bett, aber Diederich wusste wohl, sie war noch soeben da gewesen. Er sah es dem Stuhl an, der nicht ganz am Fleck stand. Er fühlte es an der Luft, die noch leise zu schwingen schien, vom Hindurchstreifen ihres Kleides. Sie musste in dem fensterlosen kleinen Gelass sein, wo sein Waschtisch stand. Er schob einen Sessel davor und murrte unwirsch vor Verlegenheit über die Wirtin, die nicht aufräumte. Wolfgang Buck meinte, er komme wohl ungelegen. »Oh nein«, versicherte Diederich. Er lud den Gast zum Sitzen ein und brachte Cognac. Buck entschuldigte sich wegen der ungewöhnlichen Stunde. Der Dienst lasse ihm keine Wahl. »Das kennen wir«, sagte Diederich. Und um Fragen zuvorzukommen, berichtete er sofort, dass ein Jahr schon hinter ihm liege. Er sei begeistert vom Militär. Es sei das Wahre, wer ganz dabei bleiben könnte. Leider riefen ihn Familienpflichten. Buck lächelte, ein weiches, skeptisches Lächeln, das Diederich missfiel. Nun ja, die Offiziere, man ist wenigstens unter Leuten mit guten Manieren. Sie verkehren mit ihnen? Fragte Diederich, und er meinte es höhnisch. Aber Buck erklärte einfach, dass er zuweilen in die Offiziersmesse geladen werde. Er zuckte die Achseln. Ich gehe hin, weil ich es für nützlich halte, mich in allen Lagern umzusehen. Andererseits verkehre ich viel mit Sozialisten. Er lächelte wieder. Manchmal möchte ich nämlich General werden und manchmal Arbeiterführer. Auf welche Seite ich schließlich fallen werde, darauf bin ich selbst neugierig. Und er trank das zweite Glas Cognac aus. Ein ekelhafter Mensch, dachte Diederich. Und Agnes in der Dunkelkammer. Er sagte, mit ihren Mitteln steht es ihnen ja frei, sich in den Reichstag wählen zu lassen oder was ihnen Spaß macht. Ich bin auf praktische Arbeit angewiesen. Die Sozialdemokratie betrachte ich übrigens als meinen Feind, denn sie ist der Feind des Kaisers. Wissen Sie das ganz genau? Fragte darauf Buck. Ich traue eher dem Kaiser eine heimliche Liebe für die Sozialdemokratie zu. Er wäre gern selber der erste Arbeiterführer geworden. Sie haben nur nicht gewollt. Diederich empörte sich, das sei beleidigend für seine Majestät. Aber Buck ließ sich nicht stören. Erinnern Sie sich nicht, wie er Bismarck gegenüber gedroht hat, er wolle den reichen Leuten seinen militärischen Schutz entziehen? Er hat wenigstens anfangs gerade solche Ranküne gegen die Reichen gehabt wie die Arbeiter. Wenn auch natürlich aus abweichenden Gründen, weil er sich nämlich schwer damit abfindet, dass auch andere Macht haben. Den Ausrufen, die in Diederichs Mienen standen, kam Buck zuvor. »Glauben Sie bitte nicht«, sagte er lebhafter, »dass Antipathie aus mir spricht. Es ist im Gegenteil Zärtlichkeit. Eine Art feindlicher Zärtlichkeit, wenn Sie wollen.« »Verstehe ich nicht«, sagte Diederich. »Nun ja, wie man Sie für jemand hat, bei dem man seine eigenen Fehler wiederfindet, oder nennen Sie es Tugenden.« »Jedenfalls sind wir jungen Leute jetzt alle so wie unser Kaiser, dass wir nämlich unsere Persönlichkeit ausleben möchten und doch ganz gut fühlen, Zukunft hat nur die Masse. Einen Bismarck wird es nicht mehr geben und auch keine Lassalle mehr. Vielleicht sind es die Begabteren unter uns, die sich das heute noch ableugnen möchten. Er jedenfalls möchte es sich ableugnen. Und wenn einem solche Unmenge Macht in den Schoß gefallen ist, wäre es auch wirklich Selbstmord, sich nicht zu überschätzen. Aber in tiefster Seele hat er sicher seine Zweifel an der Rolle, die er sich zumutet. »Rolle?« fragte Diederich. Buck merkte es gar nicht. »Denn die kann ihn weit führen, da sie in der Welt, wie sie heute nun einmal ist, verdammt paradox wirken muss. Diese Welt erwartet von keinem Einzelnen irgend mehr als von seinen Nachbarn. Auf Niveau kommt es an, nicht auf Auszeichnung. Und am allerwenigsten auf große Männer. Erlauben Sie!« Diederich warf sich in die Brust. »Und das Deutsche Reich Hätten wir das ohne große Männer? Hohenzollern sind immer große Männer. Buck verzog schon wieder den Mund, wehmütig und skeptisch. Dann müssen Sie sich in Acht nehmen. Und wir anderen auch. Der Kaiser steht, auf seine Verhältnisse übertragen, vor derselben Frage wie ich. Soll ich General werden und mein ganzes Leben auf einen Krieg einrichten, der voraussichtlich nie mehr geführt werden wird? Oder ein womöglich genialer Volksführer, während das Volk doch schon so weit ist, dass es auf die Genies verzichten kann? Beides wäre Romantik. Und Romantik führt bekanntlich zum Bankrott. Buck trank zwei Cognacs nacheinander. Was soll ich also werden? Ein Alkoholiker, dachte Dietrich. Er fragte sich, ob es nicht seine Pflicht sei, Buck einen Krach zu machen. Aber Buck trug Uniform. Auch würde der Lärm vielleicht Agnes hervorgescheucht haben. Und was konnte dann alles entstehen? Immerhin beschloss er, sich Bucks Äußerungen genau zu merken. Dachte der Mensch mit solchen Gesinnungen Karriere zu machen? Dietrich erinnerte sich, dass auf der Schule Bucks deutsche Aufsätze, die zu geistreich waren, ihm ein unerklärtes, aber tiefes Misstrauen eingegeben hatten. Stimmt, dachte er, so ist er geblieben. Ein Schöngeist, die ganze Familie ist so. Die Frau des alten Buck war eine Jüdin gewesen, die Theater gespielt hatte. Und Dietrich fühlte sich nachträglich gedemütigt durch das herablassende Wohlwollen des alten Buck beim Begräbnis seines Vaters. Auch der Junge demütigte ihn, fortwährend und mit allem. Mit seinen überlegenen Redensarten, seinen Manieren, seinem Verkehr bei den Offizieren. War er ein Herr von Barnim? Er war auch nur aus Netzig. Ich hasse die ganze Familie. Und Dietrich betrachtete aus gekniffenen Lidern dieses fleischige Gesicht mit der weich gebogenen Nase und den feucht glänzenden Augen, die sannen. Buck stand auf. »Nun, wir sehen uns zu Hause wieder. Nächstes oder übernächstes Semester mache ich mein Examen. Und was bleibt dann weiter übrig, als Rechtsanwalt zu spielen in Netzig?« »Und Sie?« fragte er. Dietrich erklärte streng, dass er seine Zeit nicht zu verlieren und noch im Sommer seine Doktorarbeit abzuschließen denke. Damit führte er Buck hinaus. »Ein dummer Kerl bist du doch nur«, dachte er, »merkst gar nicht, dass ich ein Mädchen bei mir habe.« Er kehrte zurück, froh seiner Überlegenheit über Buck und auch über Agnes, die im Dunkeln gewartet und nicht gemuckt hatte. Wie er aber die Tür öffnete, hing sie über einem Stuhl. Ihre Brust ging heftig und mit dem Taschentuch unterdrückte sie das Keuchen. Sie sah ihm entgegen aus geröteten Augen. Er sah, sie war da drinnen fast erstickt und sie hatte geweint, indes er hier draußen getrunken und unnützes Zeug geredet hatte. Seine erste Regung war maßlose Reue. Sie liebte ihn. Da saß sie und liebte ihn so sehr, dass sie alles ertrug. Er war im Begriff, die Arme zu erheben, vor sie hinzustürzen und sie weinend um Verzeihung zu bitten. Rechtzeitig hielt er sich zurück aus Furcht vor der Szene und der sentimentalen Stimmung nachher, die ihn wieder mehrere Arbeitstage kostete und ihr die Oberhand gab. Er tat ihr nicht den Willen, denn natürlich übertrieb sie absichtlich. So küsste er sie flüchtig auf die Stirn und sagte, »Du bist schon da? Ich hab dich gar nicht kommen gesehen.« Sie zuckte auf, wie um etwas zu erwidern, aber sie schwieg. Darauf erklärte er, es sei gerade jemand fortgegangen, so ein Judenbengel, der sich aufspielt, einfach ekelhaft. Dietrich lief im Zimmer umher, um Agnes nicht ansehen zu müssen, lief er immer schneller und redete immer heftiger. »Das sind unsere schlimmsten Feinde, die mit ihrer sogenannten feinen Bildung, die alles antasten, was uns Deutschen heilig ist. Solch ein Judenbengel kann froh sein, dass wir ihn dulden. Soll er seine Pandekten büffeln und die Schnauze halten? Auf seine schöngeistigen Schmöker huste ich«, schrie er noch lauter, mit der Absicht, auch Agnes zu kränken. Da sie nicht antwortete, nahm er einen neuen Anlauf. »Das kommt aber alles, weil jeder mich jetzt zu Hause findet. Immer muss ich deinetwegen auf der Bude hocken.« Agnes sagte schüchtern, »Wir haben uns schon 6 Tage nicht gesehen. Sonntag bist du wieder nicht gekommen. Ich fürchte, du hast mich nicht mehr lieb.« Er blieb vor ihr stehen, von oben herab. »Mein liebes Kind, dass ich dich lieb habe, brauche ich dir wohl wirklich nicht mehr zu versichern. Aber eine andere Frage ist es, ob ich darum auch Lust habe, jeden Sonntag deinen Tanten beim Häkeln zuzusehen und mit deinem Vater über Politik zu reden, wovon er nichts versteht.« Agnes senkte den Kopf. »Früher war es so schön. Du standest dich schon so gut mit Papa. Diederich drehte ihr den Rücken zu und sah aus dem Fenster. Das war es eben. Er fürchtete, zu gut zu stehen mit Herrn Göppel. Durch seinen Buchhalter, den alten Södbier, wusste er, dass Göppels Geschäft bergab ging. Seine Zellulose taugte nichts mehr. Södbier bezog sie nicht mehr von ihm. Da wäre ein Schwiegersohn wie Diederich ihm freilich gelegen gekommen. Diederich fühlte sich umgarnt von diesen Leuten, auch von Agnes. Er hatte sie im Verdacht, mit dem Alten zusammenzustecken. Entrüstet wandte er sich ihr wieder zu. Und dann, liebes Kind, ehrlich gestanden, was wir beide tun, nicht wahr, das ist unsere Sache. Aber deinen Vater lassen wir lieber aus dem Spiel. Beziehungen wie die unseren soll man mit Familienfreundschaft nicht verquicken. Mein sittliches Gefühl verlangt da reinliche Scheidung. Ein Augenblick verging, dann stand Agnes auf, als habe sie jetzt begriffen. Sie war tief errötet. Sie ging zur Tür. Diederich holte sie ein. Aber Agnes, so habe ich es doch nicht gemeint. Es war doch nur, weil ich dich viel zu sehr achte. Und ich kann ja auch wiederkommen Sonntag. Sie ließ ihn reden mit unbewegter Miene. »Nun sei doch wieder gemütlich«, bat er. »Du hast noch nicht mal deinen Hut abgenommen.« Sie tat es. Er verlangte, sie solle sich auf den Divan setzen, und sie setzte sich. Sie küsste ihn auch, wie er es wollte. Aber indes ihre Lippen lächelten und küssten, blieben ihre Augen starr und unbeteiligt. Plötzlich riss sie ihn in ihre Arme. Er erschrak. Er wusste nicht, ob es Hass war. Aber dann fühlte er sich heißer geliebt als je. »Heute war es aber wirklich schön.« »Was, meine kleine süße Agnes?« sagte Diederich, zufrieden und gutmütig. »Adieu«, sagte sie, hastend nach Schirm und Beutel, während ihr sich erst ankleidete. »Du hast es aber eilig. Weiter kann ich wohl nichts für dich tun.« Sie war schon bei der Tür. Plötzlich fiel sie mit der Schulter gegen den Pfosten und rührte sich nicht mehr. »Was ist denn los?« Wie Diederich näher kam, sah er sie schluchzen. Er berührte sie. »Ja, was hast du denn?« Da ward ihr Weinen laut und krampfhaft. Es hörte nicht auf. »Aber Agnes«, sagte Diederich von Zeit zu Zeit, »was ist auf einmal geschehen? Wir waren doch so vergnügt.« Und ganz ratlos, »hab ich dir was getan?« Zwischen den Krisen und halb erstickt brachte sie hervor, »ich kann nicht. Entschuldige.« Er trug sie auf den Divan. Als es endlich vorbei war, schämte Agnes sich. »Verzeih, ich kann nicht dafür.« »Kann denn ich dafür?« »Nein, nein. Es sind die Nerven. Verzeih.« Mitleidig und geduldig brachte er sie zu einem Wagen. Nachträglich aber erschien ihm auch der Anfall als halbe Komödie und als eins der Mittel, die ihn endgültig einfangen sollten. Das Gefühl verließ ihn nicht mehr, dass Ränke gesponnen wurden gegen seine Freiheit und seine Zukunft. Er wehrte sich dagegen vermittels schroffen Auftretens, Betonung seiner männlichen Selbstständigkeit und durch Kälte, sobald die Stimmung weich ward. Sonntags bei Göppels war er auf seiner Hut, wie in Feindesland, korrekt und unzugänglich. »Wann seine Arbeit denn nun fertig werde?« fragten sie. Er könne die Lösung morgen finden oder erst in 2 Jahren, das wisse er selbst nicht. Er betonte, dass er auch künftig finanziell abhängig von seiner Mutter bleibe. Er werde noch lange für nichts Zeit haben als einzig für das Geschäft. Und da Herr Göppel die idealen Werte des Lebens zu bedenken gab, lehnte Diederich barsch ab. »Noch gestern habe ich meinen Schiller verkauft, denn ich habe keinen Sparren und lass mir nichts vormachen.« Wenn er nach solchen Worten Agnes stummen und betrübten Blick auf sich fühlte, hatte er wohl einen Augenblick die Empfindung, als habe nicht er selbst gesprochen, als gehe er im Nebel, rede falsch und handle wider Willen. Aber das verging. Agnes kam, so oft er sie bestellte, und ging fort, wenn es Zeit für ihn war, zu arbeiten oder zu kneipen. Sie verführte ihn nicht mehr zu Träumereien vor Bildern, seit er einmal an einem Wurstgeschäft angehalten und ihr erklärt hatte, das sei für ihn der schönste Kunstgenuss. Ihm selbst fiel es endlich auf das Herz, wie selten sie sich nur noch sahen. Er warf ihr vor, dass sie nicht darauf dringe, öfter zu kommen. Früher warst du ganz anders. Ich muss warten, sagte sie. Worauf? Dass auch du wieder so wirst. Oh, ich weiß ganz sicher, es wird kommen. Er schwieg aus Furcht vor Auseinandersetzungen. Dennoch kam es, wie sie gesagt hatte. Seine Arbeit war endlich beendet und gut geheißen. Er hatte nur noch eine belanglose mündliche Prüfung zu bestehen und war in der gehobenen Stimmung einer Lebenswende. Wie Agnes ihm ihren Glückwunsch brachte und Rosen dazu, brach er in Tränen aus und sagte, dass er sie immer, immer lieb haben werde. Sie berichtete, dass Herr Göppel soeben eine mehrtägige Geschäftsreise antrete. Und nun ist das Wetter so wunderschön. Dieterich fiel sofort ein. Das müssen wir benutzen. Solche Gelegenheit haben wir noch nie gehabt. Sie beschlossen, aufs Land hinauszufahren. Agnes wusste von einem Ort namens Mittenwalde. Es musste einsam dort sein und romantisch wie der Name. Den ganzen Tag werden wir beisammen sein. Und die Nacht auch, setzte Dieterich hinzu. Schon der Bahnhof, von dem man abfuhr, war entlegen und der Zug ganz klein und altmodisch. Sie blieben allein in ihrem Wagen. Es dunkelte langsam. Der Schaffner zündete ihnen eine trübe Lampe an, und sie sahen eng umschlungen, stumm und mit großen Augen hinaus in das flache, eintönige Ackerland. Da hinauszugehen, zu Fuß, weit fort, und sich verlieren in der guten Dunkelheit. Bei einem Dorf mit einer Handvoll Häuser wären sie fast ausgestiegen. Der Schaffner holte sie jovial zurück, ob sie denn auf Stroh übernachten wollten. Und dann langten sie an. Das Wirtshaus hatte einen großen Hof, ein weites Gastzimmer mit Petroleumlampen unter der Balkendecke und einen biederen Wirt, der Agnes gnädige Frau nannte und schlaue, slawische Augen dazu machte. Sie waren voll heimlichen Einverständnisses und befangen. Nach dem Essen wären sie gern gleich hinaufgegangen, wagten es aber nicht und blätterten gehorsam in den Zeitschriften, die der Wirt ihnen hinlegte. Wie er den Rücken wandte, warfen sie einander einen Blick zu und husch waren sie auf der Treppe. Noch war kein Licht im Zimmer, die Tür stand noch offen und schon lagen sie einander in den Armen. Ganz früh am Morgen schien die Sonne herein. Im Hof drunten pickten Hühner und flatterten auf den Tisch vor der Laube. »Dort wollen wir frühstücken!« Sie gingen hinab. Wie herrlich warm! Aus der Scheuer duftete es köstlich nach Heu. Kaffee und Brot schmeckten ihnen frischer als sonst. So frei war einem um das Herz, das ganze Leben stand offen. Stundenweit wollten sie gehen. Der Wirt musste die Straßen und Dörfer nennen. Sie lobten freudig sein Haus und seine Betten. Sie seien wohl auf der Hochzeitsreise. Stimmt. Und sie lachten herzhaft. Die Pflastersteine der Hauptstraße streckten ihre Spitzen nach oben und die Julisonne färbte sie bunt. Die Häuser waren höckerig, schief und so klein, dass die Straße zwischen ihnen sich ausnahm wie ein Feld mit Steinen. Die Glocke des Krämers klapperte lang hinter den Fremden her. Wenige Leute, halb städtisch gekleidet, schlichen durch den Schatten und wandten sich um nach Agnes und Dieterich, die stolze Gesichter machten, denn sie waren die elegantesten hier. Agnes entdeckte das Modengeschäft mit den Hüten der feinen Damen. Nicht zu glauben, das hat man in Berlin vor 3 Jahren getragen. Dann traten sie durch ein Tor, das wackelig aussah, in das Land hinaus. Die Felder wurden gemäht, der Himmel war blau und schwer, die Schwalben schwammen darin wie in trägem Wasser. Die Bauernhäuser dort drüben waren eingetaucht in heißes Flimmern, und ein Wald stand schwarz mit blauen Wegen. Agnes und Dieterich fassten sich bei den Händen, und ohne Verabredung fingen sie zu singen an. Ein Lied für wandernde Kinder, das sie noch aus der Schule kannten. Dieterich machte seine Stimme tief, damit Agnes ihn bewundere. Als sie nicht weiter wussten, wandten sie einander die Gesichter zu und küssten sich im Gehen. »Jetzt sehe ich erst recht, wie hübsch du bist«, sagte Dieterich und sah zärtlich in ihr rosiges Gesicht mit den blonden Wimpern um diese blonden, goldgestirnten Augen. Der Sommer steht mir gut. Und Agnes atmete frei auf, dass ihre Hemdbluse geschwellt ward. Schlank ging sie dahin mit schmalen Hüften und dem blauen Schleier, der ihr nachwehte. Dietrich hatte es zu warm. Er zog den Rock aus, dann auch die Weste. Und endlich gestand er, dass er sich Schatten wünsche. Sie fanden welchen. Am Rande eines Feldes, worauf noch das Korn stand, und unter einem Akazienbusch, der noch duftete. Agnes setzte sich und legte Dietrichs Kopf in ihren Schoß. Sie spielten noch miteinander und scherzten. Plötzlich merkte sie, dass er einschlief. Er wachte auf, sah um sich, und als er Agnes Gesicht fand, erglänzte er selig. »Lieber«, sagte sie, »was du für ein gutes, dummes Gesicht machst. Erlaub mal, ich hab doch höchstens 5 Minuten. Nein, wahrhaftig, 1 Stunde habe ich geschlafen. Hast du dich gelangweilt?« Aber sie war erstaunter als er, dass so viel Zeit vergangen war. Seinen Kopf zog er unter der Hand hervor, die sie ihm auf das Haar gelegt hatte, als er einschlief. Zwischen den Feldern gingen sie zurück. In einem lag eine dunkle Masse, und als sie durch die Halme spähten, war es ein alter Mann mit einer Pelzkappe, rostroter Jacke und Samthosen, die auch schon rötlich waren. Seinen Bart hatte er sich zusammengekrümmt, um die Knie gewickelt. Sie bückten sich tiefer, um ihn zu erkennen. Da bemerkten sie, dass er sie schon längst aus schwarzen Funkelaugen ansah. Unwillkürlich schritten sie schneller aus, und in den Blicken, die sie einander zuwandten, stand Märchengrauen. Sie blickten umher. Sie waren in einem weiten, fremden Land. Die kleine Stadt dort hinten schlief fremdartig in der Sonne, und der Himmel sah ihnen aus, als seien sie Tag und Nacht gereist. Wie abenteuerlich das Mittagessen in der Laube des Wirtshauses mit der Sonne, den Hühnern, dem offenen Küchenfenster, aus dem Agnes sich die Teller reichen ließ. Wo war die bürgerliche Ordnung der Blücherstraße? Wo Dietrichs angestammter Kneipptisch? »Ich gehe nicht wieder fort von hier«, erklärte Dietrich. »Dich lasse ich auch nicht fort.« Und Agnes: »Warum denn auch? Ich schreibe meinem Papa und lasse es ihm durch meine Freundin schicken, die in Küstrin verheiratet ist. Dann glaubt er, ich bin dort.« Später gingen sie nochmals aus, nach der anderen Seite, wo Wasser floss und der Horizont von den Flügeln 3 Windmühlen umsegelt ward. Im Kanal lag ein Boot. Sie mieteten es und schwammen dahin. Ein Schwan kam ihnen entgegen. Der Schwan und ihr Boot glitten lautlos aneinander vorüber. Unter herniederhängenden Büschen legte es von selbst an, und Agnes fragte unvermittelt nach Dietrichs Mutter und seinen Schwestern. Er sagte, dass sie immer gut zu ihm gewesen seien und dass er sie lieb habe. Er wollte sich die Bilder der Schwestern schicken lassen, sie waren hübsch geworden. Oder vielleicht nicht hübsch, aber so anständig und sanft. Die eine Emmy las Gedichte wie Agnes. Dietrich wollte für beide sorgen und sie verheiraten. Seine Mutter aber, die behielt er bei sich, denn ihr hatte er alles Gute im Leben verdankt, bis Agnes gekommen war. Und er erzählte von den Dämmerstunden, den Märchen unter den Weihnachtsbäumen seiner Kindheit und sogar von dem Gebet aus dem Herzen. Agnes hörte zu, ganz versunken. Endlich seufzte sie auf. »Deine Mutter möchte ich kennenlernen. Meine habe ich nicht gekannt.« Er küsste sie, mitleidig, achtungsvoll und mit einer dunklen Empfindung von schlechtem Gewissen. Er fühlte, jetzt hatte er ein Wort zu sprechen, das sie ganz und gar für immer trösten musste. Aber er schob es hinaus. Er konnte nicht. Agnes sah ihn tief an. »Ich weiß«, sagte sie langsam, »dass du im Herzen ein guter Mensch bist. Du musst nur manchmal anders tun.« Darüber erschrak er. Dann sagte sie, als entschuldigte sie sich, »heute habe ich gar keine Furcht vor dir.« »Hast du denn sonst Furcht?« fragte er reumütig. Sie sagte, »ich habe mich immer gefürchtet, wenn die Leute recht hochgemut und lustig waren. Bei meinen Freundinnen früher war es mir oft, als könnte ich mit ihnen nicht Schritt halten und sie müssten es merken und mich verachten. Sie merkten es aber nicht. Schon als Kind, ich hatte eine Puppe mit großen blauen Glasaugen und als meine Mutter gestorben war, musste ich nebenan bei der Puppe sitzen. Sie sah mich immer starr an, mit ihren aufgerissenen, harten Augen, die sagten mir, deine Mutter ist tot. Jetzt werden dich alle so ansehen wie ich. Gerne hätte ich sie auf den Rücken gelegt, damit sie die Augen schloss, aber ich wagte es nicht. Hätte ich denn auch die Menschen auf den Rücken legen können? Alle haben solche Augen. Und manchmal, sie verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter, manchmal sogar du. Der Hals war ihm zugeschnürt. Er tastete über ihren Nacken und seine Stimme schwankte. Agnes, süße Agnes, du weißt gar nicht, wie ich dich lieb habe. Ich habe Furcht vor dir gehabt. Ja, ich? 3 Jahre lang habe ich mich nach dir gesehnt, aber du warst zu schön für mich, zu fein, zu gut. Sein ganzes Herz schmolz. Er sagte alles, was er ihr nach ihrem ersten Besuch geschrieben hatte, in dem Brief, der noch in seinem Schreibtisch lag. Sie hatte sich aufgerichtet und hörte ihm zu, entzückt. Die Lippen geöffnet. Sie jubelte leise. Ich wusste es. So bist du. Du bist wie ich. Wir gehören zusammen, sagte Dieterich und presste sie an sich. Aber er war erschrocken über seinen Ausruf. Jetzt wartet sie, dachte er. Jetzt soll ich sprechen. Er wollte es, aber er fühlte sich gelähmt. Der Druck seiner Arme auf ihrem Rücken ward immer kraftloser. Sie bewegte sich. Er wusste, nun wartet sie nicht mehr. Und sie lösten sich voneinander, ohne sich anzusehen. Dieterich schlug plötzlich die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Sie fragte nicht, weshalb. Sie strich ihm tröstend über das Haar. Das währte lange. Über ihn hinweg ins Leere, sagte Agnes. Habe ich denn geglaubt, dass es dauern würde? Es musste schlimm enden. Weil es so schön war. Er fuhr auf, verzweifelt. »Es ist doch nicht aus!« Sie fragte, »Glaubst du an das Glück?« »Wenn ich dich verlieren soll, nicht mehr.« Sie murmelte, »Du wirst fortgehen, hinaus in das Leben und mich vergessen. Lieber sterben!« Und er zog sie an sich. Sie flüsterte an seiner Wange, »Sieh, wie breit hier das Wasser ist. Ein See!« Unser Boot hat sich von selbst losgemacht und uns hinausgeführt. Weißt du noch, jenes Bild? Und der See, auf dem wir schon einmal im Traum fuhren? Wohin wohl? Und noch leiser, wohin mit uns? Er antwortete nicht mehr. Ganz umschlungen und die Lippen aufeinander, senkten sie sich rückwärts immer tiefer über das Wasser. Drängte sie ihn, zog er sie? Niemals waren sie so sehr eins gewesen. Dieterich fühlte, nun war es gut. Er war mit Agnes zu leben nicht edel genug gewesen, nicht gläubig, nicht tapfer genug. Jetzt hatte er sie eingeholt. Nun war es gut. Plötzlich ein Stoß. Sie schnellten in die Höhe. Dieterich hatte so viel Kraft gebraucht, dass Agnes von ihm fort und zu Boden fiel. Er strich sich über die Stirn. »Was haben wir denn da?« Noch kalt vom Schrecken, und als sei er beleidigt, sah er weg von ihr. »So unvorsichtig darf man nicht sein beim Bootfahren!« Er ließ sie allein aufstehen, griff sogleich nach den Rudern und fuhr zurück. Agnes hielt das Gesicht nach dem Ufer gewendet. Einmal wollte sie zu ihm hinsehen, aber sein Blick traf sie so misstrauisch und hart, dass sie zusammenfuhr. In der sinkenden Dämmerung gingen sie immer schneller die Landstraße zurück. Zuletzt liefen sie fast. Aber erst als es dunkel genug war, dass sie ihre Gesichter nicht mehr deutlich erkannten, sprachen sie. Morgen früh kam Herr Göppel vielleicht heim. Agnes musste heim. Wie sie beim Wirtshaus ankamen, pfiff in der Ferne schon der Zug. »Nicht mal mehr essen kann man«, sagte Dieterich mit künstlicher Unzufriedenheit. »Hals über Kopf die Sachen holen, zahlen und fort.« Der Zug fuhr ab, kaum dass sie drinnen waren. Ein Glück, dass sie Atem zu schöpfen und die eiligen Geschäfte der letzten Viertelstunde zu besprechen hatten. Das letzte Wort darüber war gefallen und nun saß jeder da, allein, bei trüber Lampe und betäubt wie nach einem großen Misserfolg. Das dunkle Land da draußen hatte es einmal gelockt und Gutes versprochen? Das sollte erst gestern gewesen sein? Man fand nicht zurück. Kamen nicht endlich die Lichter der Stadt und befreiten einen? Bei der Ankunft waren sie darüber einig, dass es sich nicht verlohne, in denselben Wagen zu steigen. Dietrich nahm die Trambahn. Hände und Augen streiften sich nur. Uff, machte Dietrich, als er allein war. Das wäre erledigt. Er sagte sich, es hätte ebenso gut schiefgehen können. Und mit Empörung so eine hysterische Person. Sich selbst würde sie sicher am Boot festgehalten haben. Er hätte das Bad allein nehmen müssen. Auf den ganzen Trick war sie doch nur verfallen, weil sie durchaus geheiratet werden wollte. Die Weiber sind zu gerissen und sie haben keine Hemmungen. Da kommt unser einer nun mal nicht mit. Diesmal hat sie mich, weiß Gott, noch ärger an der Nase herumgeführt als damals mit Mahlmann. Na, mir soll es eine Lehre für das Leben sein. Nun aber Schluss. Und festen Schrittes ging er zu den Neuteutonen. Fortan verbrachte er jeden Abend dort und am Tage büffelte er für das mündliche Examen, aber zur Vorsicht nicht zu Hause, sondern im Laboratorium. Wenn er dann heimkam, ward ihm das Steigen der Stockwerke schwer. Er musste sich gestehen, dass er Herzklopfen habe. Zögernd öffnete er die Zimmertür. Nichts. Und nachdem ihm anfangs leichter geworden war, kam es schließlich doch jedes Mal dazu, dass er die Wirtin fragte, ob jemand da gewesen sei. Niemand war da gewesen. Nach 14 Tagen aber kam ein Brief. Er hatte ihn geöffnet, bevor er es bedachte. Dann wollte er ihn ungelesen in den Schreibtisch werfen, zog ihn aber wieder hervor und hielt ihn weit fort vom Gesicht. Hastig, mit misstrauischen Augen, griff er hier und da eine Zeile heraus. »Ich bin so unglücklich. Kennen wir«, antwortete Dietrich. »Ich wage mich nicht zu dir. Dein Glück. Es ist schrecklich, dass wir uns fremd geworden sind. Wenigstens siehst du es ein. Verzeih mir, was geschehen ist oder ist nichts geschehen. Gerade genug. Ich kann nicht weiterleben. Fängst du schon wieder an?« Und er schleuderte das Blatt endgültig in die Lade zu jenem anderen, das er in einer zuchtlosen Nacht mit Überschwänglichkeiten bedeckt und zum Glück nicht abgeschickt hatte. Eine Woche später aber, wie er in der Nacht heimkam, hörte er hinter sich Schritte, die besonders klangen. Er fuhr herum. Eine Gestalt blieb stehen, die Hände ein wenig erhoben und leer vor sich hingehalten. Noch während er das Haustor aufschloss und eintrat, sah er sie im Halbdunkeln dastehen. Im Zimmer machte er kein Licht. Er schämte sich, indes sie aus dem Dunkel hinaufspähte, das Zimmer zu beleuchten, das ihr gehört hatte. Es regnete. Wie viele Stunden hatte sie gewartet? Gewiss stand sie noch immer dort mit ihrer letzten Hoffnung. Das war nicht auszuhalten. Er wollte das Fenster aufreißen und wich zurück. Einmal fand er sich plötzlich auf der Treppe mit dem Hausschlüssel in der Hand. Gerade gelang es ihm noch umzukehren. Darauf schloss er ab und zog sich aus. Mehr Haltung, mein Lieber. Denn diesmal wäre man aus der Sache nicht mehr leicht herausgekommen. Das Mädel war zweifellos zu bedauern, aber schließlich hatte sie es gewollt. Vor allem habe ich Pflichten gegen mich selbst. Am Morgen schlecht ausgeschlafen, nahm er es ihr sogar sehr übel, dass sie noch einmal versucht hatte, ihn aus seiner Bahn zu reißen. Jetzt, da sie wusste, dass die Prüfung bevorstand. Solche Gewissenlosigkeit sah ihr ähnlich. Und durch die nächtliche Szene, diese Bettlerrolle im Regen, hatte ihre Gestalt nachträglich etwas Verdächtiges und Unheimliches bekommen. Er betrachtete sie als endgültig gesunken. Auf keinen Fall mehr das Geringste, beteuerte er sich. Und er beschloss, noch für den kurzen Rest seines Aufenthaltes die Wohnung zu wechseln. Selbst wenn es mit einem Geldopfer verbunden sein sollte. Glücklicherweise suchte ein Kollege gerade ein Zimmer. Dietrich verlor nichts und zog sofort um, weit hinauf nach dem Norden. Kurz darauf bestand er sein Examen. Die Neuteutonia feierte ihn mit einem Frühschoppen, der bis gegen Abend dauerte. Zu Hause ward ihm gesagt, dass in seinem Zimmer ein Herr auf ihn warte. Es wird Wiebel sein, dachte Dietrich. Er muss mir doch Glück wünschen. Und von Hoffnung geschwellt, vielleicht ist es der Assessor von Barnim. Er öffnete und er prallte zurück. Denn da stand Herr Göppel. Auch er fand nicht gleich Worte. Nanu, im Frack, sagte er dann und zögernd, waren Sie vielleicht bei mir? Nein, sagte Dietrich und erschrak aufs Neue. Ich habe nur meine Doktorprüfung gemacht. Göppel erwiderte, ach so, ich gratuliere. Dann brachte Dietrich hervor, wie haben Sie denn meine neue Adresse gefunden? Und Göppel antwortete, Ihrer früheren Wirtin haben Sie sie allerdings nicht gesagt, aber es gibt ja auch sonst noch Mittel. Darauf sahen sie einander an. Göppels Stimme war ruhig gewesen, aber Dietrich fühlte schreckliche Drohungen darin. Er hatte den Gedanken an die Katastrophe immer hinausgeschoben, und jetzt war sie da. Er musste sich setzen. »Nämlich«, begann Göppel, »ich komme, weil es Agnes gar nicht gut geht.« »Oh«, machte Dietrich mit verzweifelter Heuchelei, »was fehlt dir denn?« Herr Göppel wiegte bekümmert den Kopf. »Das Herz will nicht, aber es sind natürlich nur die Nerven.« »Natürlich«, wiederholte er, nachdem er vergeblich gewartet hatte, dass Dietrich es wiederhole. »Und nun wird sie mir melancholisch vor Langeweile, und ich möchte sie aufheitern. Ausgehen darf sie nicht. Aber kommen Sie doch mal wieder zu uns. Morgen ist Sonntag.« Gerettet, fühlte Dietrich. Er weiß nichts. Vor Freude ward er zum Diplomaten. Er kratzte sich den Kopf. »Ich hatte es mir schon fest vorgenommen. Aber jetzt muss ich dringend nach Haus. Unser alter Geschäftsführer ist krank. Nicht einmal meinen Professoren kann ich Abschiedsbesuche machen. Morgen früh reise ich gleich ab.« Göppel legte ihm die Hand auf das Knie. »Sie sollten es sich überlegen, Herr Häßling. Seinen Freunden schuldet man manchmal auch was.« Er sprach langsam und hatte einen so eindringlichen Blick, dass Dietrich wegsehen musste. »Wenn ich nur könnte«, stammelte er. Göppel sagte, »Sie können. Überhaupt können Sie alles, was hier in Frage kommt.« »Wieso?« Dietrich erstarrte im Innern. »Sie wissen wohl, wieso«, sagte der Vater. Und nachdem er seinen Stuhl ein Stück zurückgeschoben hatte, »Sie denken doch hoffentlich nicht, dass Agnes mich hergeschickt hat. Im Gegenteil, ich habe ihr versprechen müssen, dass ich gar nichts tue und sie ganz in Ruhe lasse. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es doch eigentlich zu dumm wäre, wenn wir beide noch lange umeinander herumgehen wollten, so wie wir uns kennen und wie ich ihren seligen Vater gekannt habe und bei unserer Geschäftsverbindung und so weiter.« Dietrich dachte, »die Geschäftsverbindung ist gelöst, mein Bester.« Er wappnete sich. »Ich gehe gar nicht um Sie herum, Herr Göppel.« »Na also, dann ist ja alles in Ordnung. Ich verstehe wohl, der Sprung in die Ehe, den tut kein junger Mann, besonders heute, ohne erst mal zu scheuen. Aber wenn die Geschichte so glatt liegt wie hier, nicht wahr? Unsere Branchen greifen ineinander. Und wenn Sie Ihr väterliches Geschäft ausdehnen wollen, kommt Ihnen Agnes mit Gift sehr gelegen.« Und in einem Atem weiter, indes seine Augen abirrten, »Momentan kann ich zwar nur 12.000 Mark flüssig machen, aber Zellulose kriegen Sie, so viel Sie wollen.« »Siehst du wohl«, dachte Dietrich, »und die 12.000 müsstest du dir auch pumpen, wenn du sie noch kriegst.« »Sie haben mich missverstanden, Herr Göppel«, erklärte er. »Ich denke nicht ans Heiraten. Dazu wären zu große Geldmittel nötig.« Herr Göppel sagte mit angstvollen Augen und lachte dabei, »Ich kann noch ein Übriges tun.« »Lassen Sie nur«, sagte Dietrich, vornehm abwehrend. Göppel ward immer ratloser. »Ja, was wollen Sie dann überhaupt?« »Ich? Gar nichts. Ich dachte, Sie wollten was, weil Sie mich besuchen.« Göppel gab sich einen Ruck. »Das geht nicht, lieber Häßling, nach dem, was nun mal vorgefallen ist. Und besonders da es schon so lange dauert. Diederich maß den Vater. Er zog die Mundwinkel herab. Sie wussten es also. Nicht sicher, murmelte Göppel. Und Diederich von oben. Das hätte ich auch merkwürdig gefunden. Ich habe eben Vertrauen gehabt zu meiner Tochter. So irrt man sich, sagte Diederich. Zu allem entschlossen, womit er sich wehren konnte. Göppels Stirn fing an, sich zu röten. Zu ihnen hab ich nämlich auch Vertrauen gehabt. Das heißt, sie hielten mich für naiv. Diederich schob die Hände in die Hosentaschen und lehnte sich zurück. Nein, Göppel sprang auf. Aber ich hielt sie nicht für den Schubbejack, der sie sind. Diederich erhob sich mit formvoller Ruhe. Geben Sie Satisfaktion? Fragte er. Göppel schrie, das möchten Sie wohl, die Tochter verführen und den Vater abschießen. Dann ist Ihre Ehre komplett. Davon verstehen Sie nichts. Auch Diederich fing an, sich aufzuregen. Ich habe Ihre Tochter nicht verführt. Ich habe getan, was sie wollte. Und dann war sie nicht mehr loszuwerden. Das hat sie von Ihnen. Mit Entrüstung. Wer sagt mir, dass Sie sich nicht von Anfang an mit ihr verabredet haben? Dies ist eine Falle. Göppel hatte ein Gesicht, als wollte er noch lauter schreien. Plötzlich erschrak er, und mit seiner gewöhnlichen Stimme nur, dass sie zitterte, sagte er, »Wir geraten zu sehr ins Feuer. Dafür ist die Sache zu wichtig. Ich habe Agnes versprochen, dass ich ruhig bleiben will.« Diederich lachte höhnisch auf. »Sehen Sie, dass Sie schwindeln? Vorhin sagten Sie, Agnes weiß gar nicht, dass Sie hier sind.« Der Vater lächelte entschuldigend. »Im Guten einigt man sich schließlich immer, nicht wahr, mein lieber Hässling?« Aber Diederich fand es gefährlich, wieder gut zu werden. »Der Teufel ist Ihr lieber Hässling«, schrie er. »Für Sie heiß ich Herr Doktor.« »Ach so«, machte Göppel ganz starr. »Es ist wohl das erste Mal, dass jemand Herr Doktor zu Ihnen sagen muss.« »Auf die Gelegenheit können Sie stolz sein.« »Wollen Sie vielleicht auch noch meine Standesehre antasten?« Göppel wehrte ab. »Gar nichts will ich antasten. Ich frage mich nur, was wir Ihnen getan haben, meine Tochter und ich. Müssen Sie denn wirklich so viel Geld mithaben?« Diederich fühlte sich erröten. Umso entschlossener ging er vor. »Wenn Sie es durchaus hören wollen, mein moralisches Empfinden verbietet mir, ein Mädchen zu heiraten, das mir seine Reinheit nicht mit in die Ehe bringt.« Sichtlich wollte Göppel sich nochmals empören, aber er konnte nicht mehr. Er konnte nur noch das Schluchzen unterdrücken. »Wenn Sie heute Nachmittag den Jammer gesehen hätten, sie hat es mir gestanden, weil sie es nicht mehr aushielt. Ich glaube, nicht mal mich liebt sie mehr, nur sie. Was wollen Sie denn? Sie sind doch der Erste. Weiß ich das? Vor mir verkehrte bei Ihnen ein Herr namens Mahlmann.« Und da Göppel zurückwich, als sei er vor die Brust gestoßen. »Nun ja, kann man das wissen? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.« Er sagte noch, »Kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich so eine zur Mutter meiner Kinder mache. Dafür habe ich zu viel soziales Gewissen.« Damit drehte er sich um. Er hockte nieder und legte Sachen in den Koffer, der geöffnet dastand. Hinter sich hörte er den Vater nun wirklich schluchzen. Und Diederich konnte nicht hindern, dass er selbst gerührt ward. Durch die edelmännliche Gesinnung, die er ausgesprochen hatte, durch Agnes und ihres Vaters Unglück, das zu heilen, ihm die Pflicht verbot, durch die schmerzliche Erinnerung an seine Liebe und all diese Tragik des Schicksals. Er hörte gespannten Herzens, wie Herr Göppel die Tür öffnete und schloss, hörte ihn über den Korridor schleichen und das Geräusch der Flurtür. Nun war es aus. Und da ließ Diederich sich vornüberfallen und weinte heftig in seinen halbgepackten Koffer hinein. Am Abend spielte er Schubert. Damit war dem Gemüt Genüge getan. Man musste stark sein. Diederich hielt sich vor, ob etwa Wiebel jemals so sentimental geworden wäre. Sogar ein Knote ohne Comment wie Mahlmann hatte Diederich eine Lektion in rücksichtsloser Energie erteilt. Dass auch die anderen in ihrem Innern vielleicht noch weiche Stellen haben könnten, erschien ihm im höchsten Grade unwahrscheinlich. Nur er war von seiner Mutter her damit behaftet. Und ein Mädel wie Agnes, die gerade so verrückt war wie seine Mutter, würde ihn ganz untauglich gemacht haben für diese harte Zeit. Diese harte Zeit. Bei dem Wort sah Diederich immer die Linden mit dem Gewimmel von Arbeitslosen, Frauen, Kindern, von Not, Angst, Aufruhr. Und das alles gebändigt bis zum Hurraschreien, gebändigt durch die Macht. Die allumfassende, unmenschliche Macht, die mitten darin ihre Hufe wie auf Köpfe setzte, steinern und blitzend. Nichts zu machen, sagte er sich, in begeisterter Unterwerfung. So muss man sein. Umso schlimmer für die, die nicht so waren. Sie kamen eben unter die Hufe. Hat denn Göppels Vater und Tochter irgendeine Förderung an ihn? Agnes war großjährig und ein Kind hatte er ihr nicht gemacht. Also? Ich wäre ein Narr, wenn ich zu meinem Schaden etwas täte, wozu ich nicht gezwungen werden kann. Mir schenkt auch keiner was. Diederich empfand stolze Freude, wie gut er nun schon erzogen war. Die Korporation, der Waffendienst und die Luft des Imperialismus hatten ihn erzogen und tauglich gemacht. Er versprach sich, zu Haus in Netzig seine wohlerworbenen Grundsätze zur Geltung zu bringen und ein Bahnbrecher zu sein für den Geist der Zeit. Um diesen Vorsatz auch äußerlich an seiner Person kenntlich zu machen, begab er sich am Morgen darauf in die Mittelstraße zum Hoffriseur Habi und nahm eine Veränderung mit sich vor, die er an Offizieren und Herren von Rang jetzt immer häufiger beobachtete. Sie war ihm bislang nur zu vornehm erschienen, um nachgeahmt zu werden. Er ließ vermittels einer Bartbinde seinen Schnurrbart in zwei rechten Winkeln hinaufführen. Als es geschehen war, kannte er sich im Spiegel kaum wieder. Der von Haaren entblößte Mund hatte, besonders wenn man die Lippen herabzog, etwas katerhaft Drohendes. Und die Spitzen des Bartes starrten bis in die Augen, die Diederich selbst Furcht erregten, als blitzten sie aus dem Gesicht der Macht.